नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से So, wir wollen den Text zu Ende bearbeiten, damit wir allmählich das, was wir morgen lernen, mit dem, was wir jetzt Abend lernen, verbinden, kennen, in Rahmen von Geistesbetrachtung. So, wir sind in der ersten Jhana gelangt und wir analysieren, was eigentlich da der gute Sariputta macht in der ersten Jhana, wie er diese erste Jhana-Zustand anwendet für Vipassana. Ist das klar jetzt, wie man diesen Zustand von erster Jhana anwendet für Vipassana? Alle sind klar darüber. Jetzt, was übrig bleibt, muss man üben. Die Sonderheit und diese Erfahrung von Jhana ist in dem wichtig, auch für Verständnis von anderen buddhistischen Richtungen, dass in Jhana natürlich man wird davon bewusst, dass die Objekte aus dem Geiste kommen. Die Funktion von Sinnen ist im Hintergrund, die Sterne nicht mehr. Man hat, wie hier erklärt wurde, man hat den Einfluss von den Sinnen überwunden. Der Geist wendet sich an sich selbst völlig und er bleibt lange Zeit mit demselben Objekt und mit demselben Inhalt. Normalerweise Inhalt des Geistes ändert sich immer, indem Empfindungen sich ändern, Wahrnehmungen sich ändern. Aber hier keine Wahrnehmung sich ändert, keine Empfindung sich ändert, immer das gleiche Objekt mit gleicher Wahrnehmung und gleicher Empfindung. Dieser Zustand dann natürlich ist besonders günstig, damit man diesen Inhalt von diesem Geist erforscht. Weil eben wegen dieser Sache, dass man bleibt bei demselben Objekt und mit selber in dem Geist ändert sich nicht, Wahrnehmung ändert sich nicht und Empfindung ändert sich nicht, Objekt ändert sich nicht. Was ist besserer Zustand für Erforschung des Geistes? Deswegen, wir haben gesehen, am Anfang in Satipatthana Sutta, die meisten, also die sozusagen Hälfte von den Dhammas, die so Anweisungen sind für Untersuchung des Geistes, haben direkt zu tun mit dem Zustand von Versenkung. Versenkung ist sehr wichtig für Untersuchung des Geistes. So, deswegen die Untersuchung des Geistes eigentlich fängt an mit dieser, also tiefe Untersuchung des Geistes fängt an mit dieser Erfahrung von Versenkung. Das ist eben, was der gute Sariputta macht. Er kommt zur Klarheit durch Forschung des Geistes in Versenkung. Und Geist natürlich kommt zusammen mit Geistesfaktoren. Die Geistesfaktoren, die sind Inhalt des Geistes. Geist selbst hat keinen Inhalt. Sein Inhalt sind die Geistesfaktoren, die den Geist als Prozess zustande bringen. Also Geist im Buddhismus ist auch Denken selbst, auch Instrument von Denken und auch Prozess von Denken. Alles das ist Geist. Und ohne diese Sachen, man kann nicht den Geist verstehen. Also Geist ist ein Prozess. Der gute Descartes sagt, ich denke, cogito ergo sum, ich denke, dann bin ich. Aber wenn man den Geist untersucht, cogito ergo cognitio est, ich denke, deswegen es gibt Prozess von Denken. Und den Geist zu verstehen, ist verstehen Prozess von Denken. Und das eben kommt am deutlichsten in Jhana, wo Objekt und Inhalt des Geistes sich nicht ändern. Und indem man sieht den Geist, den unmittelbar vergangenen Geist in Grundlage des Geistes, woher diese Geistesprozess entsteht. Der Geistesprozess fängt an in Grundlage des Geistes. Ob wir das Bhavanga nennen oder Alaya nennen, eigentlich selbe Verständnis. Und dort kann man auch eigentlich das Objekt von dem Geistesprozess erforschen, weil von dort kommt dieses Objekt. Und wenn man Objekt gesehen hat, dann sieht man auch diesen Fluss von Bewusstsein, das zu diesem Objekt geht. Und dieses Bewusstsein kann man dann analysieren, weil eben es ändert sich nicht und bleibt bei demselben Objekt. Dann sehr leicht zu analysieren. Und die Analyse, wir haben erklärt, fängt an immer, so wie in der Meditation, mit dem, was am deutlichsten ist. Und dann geht zu den Sachen, die nicht so deutlich sind. Aber hier werden nur die deutlichen Sachen im Geiste von ersten Versenkung erwähnt. Die anderen Sachen, die nicht so deutlich sind, sind nicht erwähnt. Aber in der Tat, nach der Theravada Abhidharma Lehre, in ersten Versenkung, wir haben 34 Faktoren des Geistes. Nicht nur 16, die hier genannt werden. Ein nach dem anderen muss der Meditierende untersuchen, wenn er sie in Versenkung untersucht hat, dann er kann sie auch sehen in anderen Zuständen. Sehr leicht, weil er sie definiert hat. Wir sehen das, was wir kennen. Was wir nicht kennen, das sehen wir eben nicht. Und die Sachen, die wir nicht kennen, sind viel, viel mehr als die Sachen, die wir kennen, natürlich. So in Abhidharma, wenn man diese Sachen sehen möchte, muss man sie im Geiste definieren, dann sieht man sie sehr klar. Deswegen braucht man einen Lehrer, der sagt, Vitarka ist Abhinirupana, schau mal hin, es gibt eine Kraft, das den Geist pflanzt in das Objekt ein, diese Kraft heißt Vitarka. Wenn aha, dann sieht man, das ist eben Vitarka, kann nichts anderes sein. Wenn man die Sache nennt, hat man dann klare Eindruck von der Sache. Wenn man sie nicht nennt, wird dieser Eindruck nicht so klar. Ist das nicht so? Dann Erkennen ist ein Prozess. Eben wenn wir die Sachen nennen, sie haben Kontinuität in unserem Geist. Wenn wir sie nicht nennen, ihre Kontinuität ist nicht so klar, nicht wahr? Was wir erleben und nennen, das können wir uns ziemlich gut erinnern, weil es mit Kontinuität des Geistes verbunden ist. Was wir erfahren, aber nicht nennen, wir werden uns nicht so leicht erinnern können. Ist das nicht der Fall? So, wenn diese Faktoren dann gelehrt wurden, dann kann man sie sehen, eben. Und man sieht sie nach der Reihe, wie der Lehrer es erklärt. Und die Reihe hier ist, fängt an von das, von dem, was am deutlichsten erscheint. Und was erscheint am deutlichsten? Wie kann das? Nein. Warum, was ist die Ursache für erste Versenkung? Wie heißen diese Sachen? Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. Wie heißen sie? Wie heißen sie insgesamt? Jhana Anga. Jhana Anga. Anga bedeutet Faktor, aber auch Ursache. Die sind die Ursachen für Jhana. Deswegen sind sie erst ernannt. Weil ohne diesen Faktoren, ohne Stärke von diesen Faktoren, diese Faktoren mögen auch erscheinen im normalen Geist. Man ist entzückt und hat Freude und hat gewisse Konzentration, hat Vitarka Vichara in dem er. Aber was passiert im normalen Geist? Die ändern sich. Aber in Jhana, sie ändern sich eben nicht. Sie bleiben in demselben Geist. Lange, lange, lange Zeit, dann werden sie sehr, sehr stark, nicht wahr? Wenn etwas bleibt lange Zeit, wird es sehr stark. Wenn der Geist sich immer ändert, er hat keine Stärke. Weil er keine Stärke hat, wenn er begegnet einem anderen Objekt, geht er zu dem anderen Objekt. Er bleibt nicht, weil er keine Stärke hat. Dann diese Faktoren, indem sie sich nicht ändern und basieren sich auf Einspitzigkeit. Einspitzigkeit ist die Grundlage von allen Jhanas. Ohne Einspitzigkeit keine Jhana. Also Einspitzigkeit ist die Grundlage. Aber die Grundlage ist nicht genug. Zu dieser Grundlage müssen kommen dann die Faktoren, die diese Grundlage festmachen, dass es bleibt. Sonst diese Fähigkeit des Geistes, zusammen zu bleiben, geht gleich verloren und der Geist nützt diese Fähigkeit zu anderem Objekt. Nicht wahr? Wir haben schon erklärt, Samadhi eigentlich muss in jedem Geist da sein, weil es ist die Kraft, das hält die Faktoren zusammen. Wenn diese Kraft nicht da ist, wie kann Geist durch Prozess gehen? Er kann durch Prozess gehen, nur indem die Faktoren zusammenbleiben. Aber im normalen Geist, die Faktoren bleiben zusammen sehr kurze Zeit, gleich zerstreut wieder zu anderem Objekt, nicht wahr? Aber in Jhana ist es nicht der Fall. Deswegen, diese Einspitzigkeit des Geistes bleibt. Wenn die Einspitzigkeit des Geistes bleibt, es wird zu Samadhi. Es wird zu Jhana. Es wird zu Samapati. Und erste Samapati ist bedingt durch was? Durch Vitarka Vichara. Wegen Vitarka Vichara, welche, was geschieht? Die Hindernisse werden weggefegt, geschüttelt. Die Hindernisse werden geschüttelt, weil Vitarka und Vichara bleibt bei demselben Objekt, deswegen Ekagata, Einspitzigkeit des Geistes, hört nicht auf. Weil der Geist wird immer bei demselben Objekt bleiben. Dann Einspitzigkeit des Geistes geht nicht weg. Dann dieses Objekt und Geist schmelzen sozusagen zusammen, nicht wahr? Dann, was passiert? Piti Sukha, das ist Vorteil von diesem Zustand. Dieser Piti Sukha geht auch nicht weg. Bleibt eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, nur Piti Sukha. Das ist dann erste Jhana. Und wir haben schon gesagt, diese erste Jhana, so wie alle anderen Zustände von Jhana, sind zusammengesetzt. Der Geist von Jhana ist zusammengesetzt, nicht wahr? Diese Geistesfaktoren setzen diesen Geist zusammen. Die Richtung des Geistes in Jhana ändert sich nicht, eben diese Aufmerksamkeit ändert sich nicht immer zu demselben Objekt, indem diese Einspitzigkeit des Geistes mit Vitaka, Vichara immer zusammen, dann hält, das ist Anfang von weiteren Entwicklung, dass man hat die Fähigkeit, bei dem Objekt zu bleiben, ohne sozusagen, ohne Bemühung. Die Geistesfaktoren machen das alles. Man kann dann sich entspannen. In Samadhi, man kann sich entspannen. So wunderbare Sache. Man braucht nicht, der Geist braucht nicht tätig zu sein. Die Geistesfaktoren sorgen dafür, dass der Geist bleibt im Zustand von Gleichmäßigkeit von den Faktoren. Aber diese Faktoren sind zusammengesetzt, deswegen Berührung kommt nach den, wir haben schon erklärt, wo Berührung ist, was geschieht? Empfindung und Zeichen von dem Objekt natürlich. Wenn Zeichen von dem Objekt da ist, dann wird es empfangen und wird es wahrgenommen, nicht wahr? So, indem Berührung da ist und diese Geistesfaktoren, dann ist dieser Zustand des Geistes auch zusammengesetzt. Was zusammengesetzt ist, vergänglich natürlich. Und was ist vergänglich? Die fünf Aggregate sind vergänglich. Deswegen werden sie aufgezählt auf Grundlage von Berührung. Nicht wahr? Das haben wir schon gelernt. Dann kommen die Geistesfaktoren nach den fünf Skandas, die diese Zustand möglich gemacht haben, um in Jhana zu, um Jhana zu erreichen, braucht man Energie, Virya. Eifer, Entschluss. Tana, Sanya, Chetana, Chitam. Chando. Chando er übersetzt als Eifer. Eifer heißt dann was? Katu Kamata. Wille, etwas zu machen. Diese Bedürfnis, etwas zu machen. Das heißt Chanda. Der Buddha lehrt, dass Sabbe Dhamma Chanda Mulika. Alle Dharma sind in Chanda basiert. Wenn keine Chanda, kein Geistesprozess kann entstehen. In diesem Sinne von klaren Unterscheidung. Unmöglich ohne Chanda. Es hat mit Motivation zu tun. Jetzt im Buddhismus, so wie dieser Geistesprozess ist heilsam oder nicht heilsam, entscheidet auf eine Weise Yoniso Manasikara, darüber haben wir gesprochen, aber auch Chanda. Es gibt zwei Sorten von Chanda. Kama Chanda und Dhamma Chanda. In den unheilsamen Prozessen wird erklärt, gibt es Kama Chanda. Das heißt, Bedürfnis zur Befriedigung von den fünf Sinnen. In heilsamen Geisteszuständen gibt es Dhamma Chanda. Bedürfnis nach Dhamma. Dhamma im Sinne von Lehre, aber auch Dhamma im Sinne von Nirvana, von Befreiung, das alles ist Dhamma. Von Sittlichkeit, das auch ist Dhamma. Samadhi ist auch Dhamma. Weisheit ist auch Dhamma. Also hier natürlich Chanda ist Dhamma Chanda, in dem der Sariputta hat solche Eifer, Dhamma zu lernen, Dhamma zu erleben, dann sein Geist und seine Intelligenz entwickelt sich so schnell, weil alle seine Wünsche, Chanda kann man auch als Wunsch übersetzen, alle seine Wünsche sind mit Dhamma verbunden. Wir normalen Menschen vergeuden so viel Zeit, indem wir an unsere Wünsche sind mit so vielen anderen Sachen verbunden, nicht mit Dhamma, nicht wahr? Wie viel Zeit verbringen wir in Suche nach Dhamma? Der normale Mensch hat praktisch keine Zeit. Deswegen kein Wunder, dass für ihn Jhana ist etwas, was ganz Außerordentliches, und sie sogar werden zweifeln, ob es überhaupt existiert. Wie können sie nicht zweifeln, wenn sie sich mit allen anderen Sachen beschäftigen, außer Dharma? Das ist ja klar. Also deswegen, als erste von den Geistesfaktoren, die der Sariputta angewendet hat, um seinen Geist zu befreien, ist Chanda, Eifer und Dhamma-Chanda. In diesem Sinne, Buddha sagt, alle Dharmas sind begründet im Wunsch. Wenn man Dharma üben möchte, muss man Wunsch haben für Dharma. Dann ein Arahat ist ohne Hoffnung. Aber einer, der nicht Arahat ist oder nicht der Buddha, lebt seine Dharma, er lebt durch Hoffnung. Arahat ist einer, der keine Hoffnung hat. Warum? Hoffnungslos. Vollkommen hoffnungslos. Er hat keine Hoffnung gegenüber der Welt. So, wo sind wir? Eifer, Entschluss. Adimokkha, das haben wir schon gestern erklärt. Adimokkha, Entschluss. Um Zustand von Jhana zu erreichen, um Vipassana zu erreichen, braucht man Entschluss. Ohne Entschluss, was passiert? Pamado, Pamado, Nachlässigkeit. Apamada ist Gegenteil von Nachlässigkeit. Und das ist Synonym von Sati. Ohne Entschluss, man wird nie Sati üben können. Er hat Entschluss und er hat Virya. Virya, wir haben schon gestern erklärt. Was ist Virya? Pagaha. In Pali. Pagaha heißt diese Anstrengung. Anstrengung, die in buddhistischen Sinne Anstrengung, die unheilsame Zustände des Geistes zu beseitigen, die heilsame Zustände des Geistes zu entwickeln. Diejenigen, die entstanden sind, sie entwickeln. Diejenigen, die nicht mehr da sind, nicht sie entstehen lassen, die unheilsame Zustände. Das sind die vier Anstrengungen. So wie das Wesen von Achtsamkeit sind die vier Grundlagen von Achtsamkeit, Wesen von Virya sind diese vier Pagahas. Und das ist hier gemeint, wir haben am Anfang erklärt, diese sieben Weisheiten von Sariputta, da gibt es Javanapanya, schnelle, rasend schnelle Weisheit, wie er die alle Tendenzen zur Unreinheit des Geistes gleich beseitigt. Das ist Virya. Energie. Und nach Energie kommt Achtsamkeit, Sati. Warum Sati kommt nach Energie? Ohne Energie ist Sati nicht möglich. Ohne Energie ist Sati nicht möglich. Genauso. Und wenn Sati da ist, was kommt? Konzentration. Und wenn Konzentration da ist, was kommt? Weisheit. Diese Visuddhimagga gibt besonders guten Beispiel von den drei Freunden, die gehen zu Festival, die Ishtadevata, was heißt Ishtadevata? Diese Gottheit zu verehren. Saraswati sagen wir, Gottheit von Weisheit. Sie gehen verehren, in Indien gibt es immer Festivals, Verehrung von verschiedenen Gottheiten. Jede Gottheit hat seinen Geburtstag und so. Dann die drei Freunde gehen zusammen und wollen Champaka-Blumen pflücken. Champaka-Blumen riechen sehr gut. Hier gibt es nicht Champaka-Blumen, diese weißen, so wie kleine Lotusblumen, die auf dem Baum wachsen und sehr, sehr stark duften. Diese Champaka-Blumen immer zur Verehrung, wenn anwendet man in China, in Indien auch. Dann diese Champaka-Baum kann sehr hoch sein. Dann was machen sie? Einer will versuchen, es zu pflücken, aber er kann nicht. Dann andere biegt seinen Rücken. Er steht drauf, aber er wackelt und er kann es nicht erreichen. Dann dritter Freund kommt und gibt seinen Schulter. Dann er steht fest auf dem Rücken von dem anderen. Er hilft sich mit dem Schulter von dritten Freund und fliegt so viele Blumen, dass er will. Und dann gehen die drei mit Freude zusammen, diese Gottheit Saraswati zu Gottheit der Weisheit zu verehren. Dann, was bedeutet das? Die Weisheit, wer pflückt die Blumen? Die Weisheit. Und Weisheit muss sich stützen auf was? Auf Konzentration. Aber sie kann sich nur auf Konzentration stützen, wenn die Sati, Achtsamkeit, gibt den Schulter und dann ist die Konzentration fest. Er kann fest auf dem Rücken stehen. Dann können sie flicken diese Blumen und verehren die Gottheit der Weisheit. Dann diese Sati. Für Sati braucht man diese Sachen, Entschluss, diese Reihe ist sehr interessant. Eifer, Entschluss, Energie, dann Sati, Achtsamkeit. Wegen Achtsamkeit dann diese Konzentration und Weisheit haben Kontinuität. Wenn Sati nicht da ist, keine Kontinuität. Warum? Weil Objekt immer ändert sich. Und man kann nicht das Objekt durchdringen. Also warum Zustand von Nichtwissen? Weil wir nicht das Objekt durchdringen können. Das ist Nichtwissen. Deswegen der Geist wird begrenzt. Wenn der Geist das Objekt durchdringt nach den wahren Eigenschaften, dann die Beschränkungen des Geistes kann man beseitigen. um das Objekt zu durchdringen ohne Sati ist nicht möglich, weil Sati ist die Kraft, das den Geist bei dem Objekt hält, auch sie erinnert an den Objekt. Und was kommt nach Sati? Sati Upekha. Warum Upekha nach Sati? Weil wegen Sati man unterscheidet, was ist heilsam und was ist unheilsam. Diese Unterscheidung von heilsam und nicht heilsam hängt von Kraft von Sati ab. Wenn man versteht, was heilsam ist und was nicht heilsam ist, dann was geschieht? Weisheit. Und Weisheit ist mit Upekha verbunden. Upekha ist Weisheit, weil für Upekha kann man nicht streben, für Upekha. Upekha eben muss durch Weisheit kommen. Man nicht, kann nicht unterscheiden, ich will gleichmutig sein. Man muss verstehen und dann wird er gleichmutig, nicht wahr? Und was versteht er? Wer ermöglicht, dass er versteht? Eben diese Sati und Sampajanya. Und dann im letzten Ende, was für uns dann eigentlich am wichtigsten ist, was kommt als Letzte? Manasikara, nicht wahr? Wo bin ich? Adimokho Viryam Sati Upekha Manasikara. Warum Manasikara am Ende? Eigentlich alle Geistesprozesse, alle Straßen des Geistes, wie sie heißen technisch, fangen an mit Manasikara. Warum jetzt hier am Ende Manasikara? Sehr interessant. Alles nochmal durchzugehen. Weil Manasikara entscheidet, welche Richtung der Geist geht, natürlich. Wenn Sati da ist, dann der Geist wird gesund. Wenn Sati nicht da ist, der Geist wird ungesund sein. Sati ist verantwortlich für Gesundheit des Geistes. Dann, wenn Sati da ist, Yoniso Manasikara. Wenn Sati nicht da ist, Ayoniso Manasikara. Was heißt Dioniso Manasikara? Das ist Rupa, wir haben es erklärt. Das ist Nama, das ist Vedana, das ist Sanya. Sanya bedeutet, Vedana bedeutet Empfangnis von dem Objekt, egal ob es angenehme Objekt ist oder unangenehme Objekt, immer dasselbe, nur Empfängnis von dem Objekt. Anubhava, die Erfahrung von dem Objekt, das ist Vedana, nichts anderes. Wenn es angenehm ist, man soll nicht anhaften. Wenn es unangenehm ist, man soll nicht es mit Kraft wegschaffen wollen. Und wann kann man so machen? Nur wenn man Upekha hat, Unparteilichkeit des Geistes. Wenn man nicht Unparteilichkeit des Geistes hat, dann sobald etwas Angenehmes kommt, man haftet daran. So wie Affe in Indien, fangen sie die Affen, dass sie sie nehmen so eine Paste, das klebt, und dann nehmen sie etwas, was die Affen mögen, dann sie greifen danach und können nicht loslassen. Sie gehen dann, weil sie wollen, zum Beispiel, sie geben Banane im Käfig, dann kleine Loch, dann die geht hinein und sie kann nicht loslassen. Dann fangen sie, weil sie will nicht Banane loslassen, auch wenn sie in Gefahr ist, sie will nicht Banane loslassen. Das ist eben Anhaftung an angenehme Gefühle. Das heißt Loba. Loba ist so wie Affe, das gefangen ist an das Objekt. Der Geist klebt an Objekt. So wie Affe. Das ist Loba. Dann, wie wird man davon bewusst? Indem man Sati übt. Jetzt, wenn man Sati übt, dann kommt Yoniso Manasikara. Was heißt Yoniso Manasikara? Wir haben schon darüber gesprochen. Diese Banane ist nur Rupa. Diese Anhaftung, diese Lobha ist nur Nama. Nichts anderes. Dann was Anhaftung an was? Diese angenehme Gefühl ist nur Vedana, nichts anderes. Und es ist vergänglich. Was vergänglich ist, ist bestimmt, kann nicht volle Befriedigung bringen. Es kann Befriedigung bringen, aber immer mit Gefahr. Deswegen, wir haben von Pandita gesprochen, von den vier Ursachen von Pandita. Es gibt auch fünf Ursachen von Pandita. Alle Sachen in der Welt sind entstehen, vergehen, sind mit Asada. Man kann sie genießen, wenn sie angenehme Gefühl erzeugen lassen. Aber diese angenehme Gefühl ist Adinava, hat Gefahr. Welche Gefahr? Affe. Und von dieser Affe, es hat auch, gibt auch Erlösung. Und diese Erlösung heißt Nisarana. Dann, wenn wir diese fünf Sachen erkennen in der Welt, wir sind Pandita. Wir sind Weisen. Jede Sache in der Welt hat Entstehung, hat Vergehen, hat Aspekt von Genießen, indem es angenehmes Gefühl erzeugen kann. Sogar die unangenehmen Sachen können in verdrehten Geist angenehmes Gefühl entstehen lassen. Der verwirrte Geist ist vollkommen verrückt. Vielleicht haben Sie etwas davon erlebt. Je mehr Sie meditieren, desto klar wird es sein, wie verrückt der Geist ist. Er kann unangenehme Sachen als angenehm betrachten. Ist vollkommen verrückt. Er kann sich freuen an Leiden von den anderen sogar. Schadenfreude und alles das gibt es. Vollkommen verdreht. Dann, was kann den Geist retten? Die Yoniso Manasikara, Aufmerksamkeit auf die wahre Lage der Dinge. Und was ist wahre Lage der Dinge? Nur Rupa, nur Nama. Nichts, worüber man sich besonders so viel erfreuen sollte. Und es ist vergänglich. Was vergänglich ist, ist verbunden mit Unzufriedenheit. Dukkha, besser sollte man als Unzufriedenheit übersetzen. Nicht nur Leiden. Es ist Leiden von Vergänglichkeit, nicht normale Leiden. Und das, was Dukkha ist, kann nicht ich sein. weil ich ist eine Substanz, die man sucht, Seele oder sowas. Das ist Yoniso Manasikara. Wenn diese Yoniso Manasikara da ist, dann der Geist geht in Richtung von alle Samapatis und alle Vipassanas, Kenntnisse, die es gibt. Wenn der Geist Ayoniso Manasikara hat, dann er macht nur Ärger. Indem er schätzt die Sachen nicht, die Tatsache, die wahren Lage nach, sondern nach verdrehten Geist. Dieser verdrehte Geist heißt technisch Vipalasa. Es gibt drei Sorten von Vipalasa. Vipalasa von Ditti, von Ansicht, Vipalasa von Wahrnehmung und Vipalasa von Differenzierung. Also vier Sorten von Vipalasa sehen etwas, was sich nicht ändert, in dem, was sich ändert. Sehen etwas, was nicht Zufriedenheit, volle Befriedigung bringen kann als Befriedigung. Sehen das, was nicht ich ist, als ich. Und sehen das, was unrein ist, im Sinne von Leiden. Alles, was Leiden verursacht, eigentlich ist unrein. Die Begierde sind unrein. Zorn ist unrein. Das ist Leiden. In anderen Worten, diese Unreinheit ist Leiden. Dukkha und unrein ist Synonym. Also vier Sorten, vier Aspekte von Verdrehung und von drei auf drei Ebenen, auf Ebene von Ditti, Ansicht, auf Ebene von Wahrnehmung, auf Ebene von Differenzierung. Diese falsche Ansichten ist ziemlich leicht zu beseitigen, aber falsche Wahrnehmung immer bleibt. Es ist sehr schwer zu beseitigen. Nur wenn man ein Buddha wird oder ein sehr hohe realisierte Bodhisattva, kann man diese Verdrehung von Wahrnehmung beseitigen. Auch wenn wir sehr, sehr weise sind und sehr große Klarheit haben, diese Gewohnheit von Sehen, dass diese vergängliche Sachen, also etwas, was ständig bleibt, was fest bleibt, ist sehr, sehr tief verwurzelt in dem Geiste. Obwohl man schon falsche Ansichten beseitigt hat, das bleibt noch. So, jetzt diese Zustände wurden von ihm unbegrenzt, umgrenzt. Ich muss Pali sehen, was es da ist. Tyasa Dhamma Anupada Vavatita Honti. Umgrenzt einer nach dem anderen. Das heißt, sie wurden von ihm Anupada Vavatita Honti. Sie wurden von ihm, Vavatita heißt strukturiert. Sie wurden von ihm strukturiert, einer nach dem anderen. In seinem Geist, er hat sie so einer nach dem anderen, je nach ihren Eigenschaften erfasst. Wenn sie dann sich mit Theravada-Buddhismus beschäftigen, dann müssen sie sie definieren allmählich, am Anfang nur durch Eigenschaften, aber allmählich durch vier Aspekte, Funktion, Manifestation und Padatana, erst Ursache. Dann die entsteht Klarheit, dass alle diese Sachen sind bedingte Entstehung, nichts anderes. Alle haben andere Funktion, andere Manifestation, andere Ursache. Trotzdem, sie sind alle zusammen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Alle diese Sachen erscheinen, obwohl sie vollkommen andere Eigenschaften haben, entstehen zusammen. Wie ist das möglich? Muss man nachdenken. Wie ist das möglich? Vollkommen verschiedene Eigenschaften entstehen zusammen. Das soll schon Freud wissen, Frank wissen, weil sie haben keine Substanz. Ich los. Ich lose Eigenschaften. Deswegen können sie gleichzeitig entstehen in einem Geist, weil dieser Geist ist auch ichlos. In bedingten Entstehung kann es kein Ich geben. Um Wissensklarheit zu gewinnen, muss man, ich habe früher darüber gesprochen, muss man die vier Ghanas beseitigen. Ghanas heißt Dichtheit. Dichtheit, die die Menschen, die verursacht, dass die Menschen Nichtwissen haben. Das Nichtwissen ist Dichtheit in den Augen. Die macht die Menschen blind. Und was sind diese vier Dichtheiten? Das, ich habe schon das gelehrt. Das findet man in den Kommentaren. Erste ist, alles was wir erleben, ist nur Santati. Was heißt Santati? Kontinuität. Es ist nur Kontinuität. Geist ist nur Kontinuität. Rupa ist nur Kontinuität. Kontinuität von Dharmas, die sich immer ändern. In diese Kontinuität gibt es Samuha. Samuha heißt, die sind, die erscheinen als Vielheit von Sachen. In dieser Vielheit von Sachen, jede Sache, jede Dharma, jede Rupa, jede Nama hat eigene Funktion. Wenn sie eigene Funktion, dann in einer Sache gibt es die erste Dhyana, in diesem Geist gibt es 34 different Geistesfaktoren, die Inhalt von Jhana sind. Alle haben andere Funktion, alle haben andere Manifestation. Wenn wie etwas ein Geist in der, deren Inhalt sind 34 Geistesfaktoren, mit, alle mit anderen Manifestationen, wie dieser Geist kann ich sein? Ist das möglich? Natürlich ist nicht möglich. Dann, wenn man diese erste drei Ghanas gelöst hat, dann Aramana Ghana. In Aramana heißt Objekt. Man löst Objekt Ghana. In keinem Objekt gibt es ein Essenz. In keinem Objekt gibt es ein Ich. Innen, außen. Das ist Satipatthana. Innen, außen. Innen und außen, nirgendwo ein Ich zu sehen. Indem man diese vier Ghanas gelöst hat. Alles, was wir erfahren in der Welt, ist nur ein Prozess. In diesem Prozess nichts ist, kommt allein. Immer kommt mit vielen, vielen anderen Sachen zusammen. Und diese alle Sachen, die wir erleben, jeder hat eigene Funktion. Rupas, Namas. Indem sie alle haben eigene, andere Funktion. Sie können existieren nur als selbstlos. Selbstlos in allen Objekten, ohne Ausnahme. Kann es nicht ein Objekt mit Essenz geben, weil diese vier, wenn wir das sehen, dann diese vier Ghanas sehen das nicht wahrheitsgemäß. Diese vier Dichtungen, dicht in Augen. Deswegen wird gesagt, er verstand diese, wie heißt das, Gleichmut, diese Zustände wurden umgrenzt, einer nach dem anderen, das heißt Anupada. Jene Zustände entstanden und er hatte Kenntnis davon. Sie waren gegenwärtig, er hatte Kenntnis davon. Sie verschwanden und er hatte Kenntnis davon. Das ist Satipatthana. Er weiß sehr klar, im Innen, im Außen, innen und außen, alles entsteht, alles vergeht. Nichts in der Welt, was nicht entsteht und nicht vergeht. Deswegen, was für Aufmerksamkeit er macht. Yonisomanasikara. Weil er macht Yonisomanasikara, sein Geist bleibt gesund, ohne Befleckungen. Und wenn Tendenz zu Befleckungen kommt, weil seine Aufmerksamkeit ist Yonisomanasikara, ist gleich beseitigt. Tyasadama vidita upajanti vidita upathahanti vidita abhatam gachanti. Das heißt, diese alle Geistesfaktoren für ihn, sie entstehen mit Kenntnis und sie vergehen mit Kenntnis. Deswegen habe ich diese Ghanas erklärt. Sie entstehen mit was? Mit Kenntnis. Die sind einfach Kontinuität, die sich immer ändert. Und in dieser Kontinuität, wie wir gesagt haben, gibt es keine einzelne Dhammas, immer Sammlung von Dhammas zusammen, und die alle haben eigene Funktionen, eigene Manifestationen, eigene Ursachen. Wie kann diese Vielheit zusammen existieren? Weil es keine Essenz da ist. Sonst wie kann es zusammen existieren, wenn da eine Essenz wäre? Aber da gibt es doch die Person von Sariputra, die das alles zusammenfasst. Er fasst das alles zusammen, weil er ist großer Yogi. Er sieht das sehr klar. Und die Schüler verstehen nicht diese Größe der Weisheit, deswegen der Buddha erklärt. Das ist die Größe der Weisheit. Im buddhistischen Sinne, diese Weisheit ist Weisheit von Ichlosigkeit. Und diese Weisheit kann man nicht so klar sehen. So der Buddha erklärt. Warum haben wir dann in dem Herbstsutra wird ja eigentlich Sariputra auch belehrt? Weil diese unterscheidende Weisheit ist nicht alles. Man muss über unterscheidende Weisheit gehen. Unterscheidende Weisheit ist nichts alles. Ist nur Mittel zu Befreiung. Aber es ist nicht alles. So evam pajananti, evam kira ime dhamma ahutva sambodhi udvapati vene. So tesu dhammesu, jetzt, was sehr wichtig ist, sind diese Sätze, die er leider nicht richtig übersetzt hat. Diese Zustände treten also tatsächlich in Erscheinung, nachdem sie vorher nicht vorhanden waren. Nach ihrem Vorhandensein verschwinden sie. In Bezug auf jene Zustände verweilte er, ohne angezogen zu werden, ohne abgestoßen zu werden. Anupayo, Anapayo, das ist in Ordnung, vollkommen richtig. Das heißt was? Anupayo, Anapayo. Das ist eben Gleichmut, Zustand von Gleichmut, Unparteilichkeit des Geistes. Jetzt vorsichtig immer daran denken, es gibt keine Jhana ohne Unparteilichkeit des Geistes. In Jhana muss unbedingt Unparteilichkeit des Geistes sein, aber diese Unparteilichkeit des Geistes bedeutet nicht, dass man in Jhana nicht Wonne hat, nicht Glückseligkeit erlebt. Aber man erlebt es gelassen, loslassen. Deswegen gibt es manchmal Verwirrung, dass besonders die Leute, die Yoga machen, die haben Tendenz, diese Freude und Glückseligkeit mit Erleuchtung zu identifizieren. Aber in buddhistische Auffassung von Samadhi ist, wenn es richtige Samadhi ist, muss unbedingt Upekkha da sein. Ohne Upekkha keine richtige Samadhi. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen richtige Samadhi ist nur die Samadhi, wo es keine Tendenz anzuhaften gibt. Also, Anupayo, Anisito. Jetzt Anisito. Dieses verstandene, also in der Wo sind wir? Die dritte Zeile von unten. Unabhängig vom Rücken. Über dem untersten Abdruck, dritte Zeile. Unabhängig, ja, hat er. Ja. Ja, unabhängig ist anisito. Anisito heißt wortlich, wir haben schon es erklärt, heißt wortlich, er ist nicht gegründet. Was macht den Geist gegründet? Das sollten wir verstehen, indem wir Meditation üben. Wodurch wird der Geist gegründet? Der Geist von Anfang an, der buddhistische Lehre nach, von Anfang an, der Geist ist unbegrenzt. Er hat keine Begrenzung. Was bringt dem Geist Begrenzung? Falsche Ansichten und Tanha. Ditti und Tanha. Durch Ditti und Tanha, dann der Geist hat Grundlage, er sitzt. Wenn er keine Tanha hat und keine Ansicht hat, dann wo sitzt er? Das heißt dann unabhängig. Unabhängig heißt ohne Ansichten und ohne Tanha, Durst, Begierde. Wenn man unabhängig sagt, dann wahrscheinlich kommt es nicht so klar zum Ausdruck. Anisito, dann etwas hat er nicht übersetzt, habe ich mir hier. Was als nächstes kommt, ungebunden. Anisito, apatibadho. Apatibadho heißt. Ungebunden. Ja, okay, apatibadho, ungebunden. Kein Problem. Was bindet? Eine Anhaftung. Anhaftung, richtig. Ungebunden heißt ohne Anhaftung. Also es ist ähnliche Bedeutung, so wie die erste, Anisito. Freigelöst. Freigelöst. Frei, Komma. Losgelöst. Frei losgelöst. Frei losgelöst. Okay. Vipamuto. Vipamuto heißt. Ja, okay. Vipamuto. Vipamuto. Auch. Losgelöst von was? Von Tanha, von Begierde. Immer diese Bedeutung, selbe Bedeutung. Vipamuto. Visamyuto. Visamyuto heißt ohne Yoga. Yoga ist Synonym von was? Von Asava. Was heißt Asava? Einfluss, Einfließen von den Unreinheiten in den Geist. Oder Asava kann ein hineinfließen und kann auch herausfließen. Beide Bedeutungen sind richtig. Triebe. Triebe, okay. Wie viele Triebe gibt es im Buddhismus? Diese Triebe, Asavas, heißen dann Yoga. Was heißt Yoga? Bündnis. Anflocken. Warte noch, anflocken. Anjochen. Anflocken. Joch auch. Yoga ist Joch. Ja. Ja. Yoga ist Joch. Dieses deutsche Wort ist natürlich sehr ähnlich. Und was eigentlich, welche Joch gibt es? Vier, im Buddhismus vier, man spricht von vier Yogas oder vier Asavas. Erste ist Karma. Was heißt Karma? Sinnen. Sinnen. Anhaftung. Kama, dann Bhava. Was heißt Bhava? Asava, Bhava Yoga. Anhaftung an Existenz. Anhaftung an Sinnen, Genuss, Anhaftung an Existenz. Dann Nichtwissen und dann Ditti, Ansichten. Vier Yogas, die den Geist gebunden machen, gefesselt machen, Joch. Diese vier Joch werden dann weiter erklärt als die Samyojanas, die Fesseln, 10 Fesseln oder 9 Fesseln, je nachdem. Wieder Asava gibt es manchmal 3 Asavas, manchmal 4 Asavas, manchmal Ditti ist drinnen, manchmal ohne Ditti. Das ist nicht so wichtig, aber was wichtig ist, dieses Wort Asava zu verstehen. Weil Asava bedeutet Unreinheit in Geist hineinfließt und es bedeutet auch Unreinheit aus dem Geiste draußen fließt. Beide Bedeutungen. Wenn Unreinheit in Geist hineinfließt, es fließt auch heraus beide Richtungen. Es ist genauso, wenn wir hier in Bayern, genauso wie in Tschechien, besonders wichtig Bier machen. Ohne Bier kein Leben. Und wie macht man Bier? Man lässt was gären. Asava bedeutet gären eigentlich. Der Geist begehrt, deswegen er wird verfault. Wenn er verfault ist, dann er fließt nach draußen und er fließt hinein und von draußen fließt hinein. Beide Richtungen. Wenn es giert, dann fließt die Unreinheiten hinein und auch nach draußen. Das ist dann Bedeutung von Asava. Das heißt dann Rettungslos verloren. Jetzt mit einem unbeschränkten Herzen. Visamyuto Vimarya Dikatena Chetasa. Warum ist er unbegrenzte? Wir haben schon erklärt, was macht Begrenzung von dem Geist? Der Geist selbst ist nicht begrenzt. Nach den mehr buddhistischen Lehre, der Geist ist begrenzt durch vielen Gründen natürlich, aber 2 sind am wichtigsten. Erst ist Kilesa, wie immer man es übersetzt. Kilesa bedeutet die Befleckungen oder Unreinheiten des Geistes oder was immer. Und zweiter Grund dafür ist nicht verstehen von dem Objekt Yathabhuta, wie es wirklich ist. Das macht den Geist Maryada, Begrenzung. Wenn die Befleckungen des Geistes und Unklarheit über wahre Natur der Objekte weggeht, dann der Geist sozusagen kehrt zu seiner Natur. Unbegrenzte Natur. Weil der Geist nur reflektiert, was da kommt, wird reflektiert. Deswegen, er kann alles enthalten, alle Objekte kann er erhalten. egal ob sie rein sind oder unrein sind. Hm? Nicht wahr, wenn er nicht diese Fähigkeit zur Grenzlosigkeit hätte, wie würde er so viele mit gegensätzlichen Eigenschaften, Phänomene einnehmen können? Also diese Begrenzung des Geistes ist durch Befleckungen und durch Unklarheit über Objekte. Diese Unklarheit über Objekte heißt Avidya. Avidya wörtlich bedeutet Mangel an Wissenschaft. Hm? Vidya ist Wissenschaft. Vidya. Dann wir haben Mangel an Wissenschaft und wir haben Befleckungen des Geistes, deswegen wir sehen nicht diesen unbegrenzten Aspekt des Geistes. Weil, warum? Weil der Geist haftet an die Zeichnungen von den Objekten. Diese Haften an Zeichnungen von den Objekten, Zeichen von den Objekten heißt, gestern haben wir darüber gesprochen, heißt was? Dutulam, Daustulia, Grobheit. Zustand von Fesseln ist Zustand von Grobheit. Und das Gegenteil dazu, wir haben schon erklärt, was ist Zustand von einem erleuchteten Wesen? Pasadi, Prashabdi. Entspannung und Klarheit. Warum nicht Entspannung und Klarheit unaufgehört sind? Weil wir haben Grobheit. Warum haben wir Grobheit? Weil wir anhaften an Zeichen von den Objekten. Warum anhaften wir an Zeichen von den Objekten? Hier wird alles erklärt. Ja, eigentlich doch, weil wir glauben, dass das Substanz ist. Das ist doch der eigentliche Grund. Weil diese Asavas hineinfließt und nach draußen fließt. Aber für das Anfangen. Die erste Asava ist Kama. Kama heißt, wir haften an das Objekt. Wenn wir haften an das Objekt, wie kommt es zum Ausdruck? Durch Haften an Existenz. Und es Haften an Existenz ist Zeichen, wofür? Für Avidya, Mangel an Wissenschaften. Und das drückt sich aus wie? Durch Ansichten. Das muss so sein, das muss so, nicht so sein, das ist richtig, nur das ist richtig, das ist falsch, nur das ist falsch. Hm? Und das ist, alles kommt von dieser Tendenz anzuhaften an die Zeichnen von Objekten. Hm? Durch Anhaften an Zeichen von Objekten gärt der Geist. Wenn er gärt, fließt hinein die Unreinheiten und fließen auch raus. Wie wird es manifestiert? Durch Zorn und durch Aggression, durch sehr starke Anhaftung, durch Angst, durch Depressionen. Alle diese Sachen sind nichts anderes als hineinfließen und rausfließen. Man sieht alle Probleme sind draußen, aber sieht nicht, wie diese Unreinheiten von hineinfließen. Dann Problem natürlich. Er verstand, es gibt ein Entkommen jenseits davon. Das heißt Nisarana. Nisarana Pajanati. Wir haben schon erklärt, wer ist Pandita? Wer ist Weise? Einer, der weiß, dass alles entsteht, alles vergeht, alles ist mit Asada verbunden, indem es ein angenehmes Gefühl erzeugen kann, und alles ist mit Gefahr verbunden, indem es mit Anhaftung verbunden werden kann, und dass es gibt Nisarana, hier übersetzt als Entkommen. Normalerweise entkommen, Nisarana bedeutet Nirvana. Aber hier Nisarana bedeutet auch ein Zustand, das noch höher ist als dieser Zustand, das er hier erlebt. Das ist auch Nisarana. Entkommen in dem Sinne, dass es gibt noch etwas Höheres als das. Etwas Feineres. So, der Buddha erklärt, und hier auch wird auf selbe Weise erklärt, der Prozess von Befreiung ist Prozess von Erfahrung von immer feineren Objekten mit immer feineren Empfindung. Also Empfindung in erster Jhana verglichen mit Empfindung, Empfindung in zweiter Jhana ist grob. Empfindung in zweiter Jhana ist grob verglichen mit Empfindung in dritter Jhana. Empfindung in dritter Jhana ist grob verglichen mit Empfindung in vierter Jhana. In erste Arupa ist noch feiner, in zweite Arupa noch feiner, dritte Arupa noch feiner, vierte Arupa noch feiner. Wenn man das sieht, ein nach dem anderen, was geschieht? Man kann dann, wenn man so meditiert, man geht dann, wenn Vipassana reif ist, im Zustand von was? Das über alle Empfindungen hinausgeht. Und über alle Wahrnehmungen ausgeht. Das ist höchste Samadhi. Das heißt, Veda, Nirodha, Sanya Vedaita Nirodha Samapati. Hier wird erklärt, ein Schritt nach dem anderen, wie der Sariputta diese Versenkungen benutzt, um in diesen Zustand von Sanya Vedaita Samapati hineinzukommen. Nur einer, der sehr tiefe Vipassana-Kenntnisse hat, kann in diesen Zustand hineingehen. Nur einer, der Anagami ist oder Arahat. Und was ist das für ein Zustand? Jetzt haben wir nicht so viel Zeit. Morgen erklären wir. Was ist das für ein Zustand? Sanya Vedaita Nirodha Samapati. Warum gibt es da kein Gefühl in dem Sinne von, dass man Kontakt hat und aus Kontakt entstehende und Empfindung und Wahrnehmung. Wahrnehmung ist auch basiert auf Kontakt. Sanya Vedaita Samapati ist ein Zustand, wo der Subjekt ist Nirvana und Objekt auch Nirvana. Das ist höchste Samadhi. Wenn man das erlebt hat, wird man dann sehr, sehr klare Vorstellung von Buddhismus haben, was Buddhismus bedeutet. Sonst wird man nicht klar über bedingte Entstehung und alle diese Sachen. Weil in diesem Zustand gibt es innen nichts, worauf man sich basieren kann und draußen auch nichts, worauf man sich basieren kann. Wenn Sie gute Fortschritte in Vipassana machen, werden Sie erfahren, Magga und Phala, werden Sie zu Stromeintritt. Stromeintritt gibt es immer ein etwas, so wie Objekt und jemand, der dieses Objekt erfährt. Aber in dieser Samapati gibt es kein. Der eine, der Arya ist, der kann zu jeder Zeit in Zustand von Phala Samapati hineingehen. Aber nur einer, der sozusagen perfekt oder fast perfekt in Vipassana ist, der kann in diesen Zustand, in dem er vollkommen sich von Gefühl und Wahrnehmung losgelöst hat. Und dieses Gefühl, der gute Sariputta anderswo nicht hier, er beschreibt als angenehmste aller Gefühle. Kein Gefühl, angenehmste von allen Gefühlen, was für ein Gefühl ist, muss man selbst erleben. Ich habe noch eine Frage. Hat er nur kein geistiges Gefühl mehr oder auch kein körperliches Gefühl mehr? Also schon noch körperliches Gefühl, aber er haftet nicht mehr an dem als sein Selbst oder gar kein Gefühl? Dann musst du selbst erleben, dann siehst du sehr klar. Ich dachte, Sie könnten kurz abkürzen. Man kann sagen, es gibt Körper, aber es ist kein Körper. Es gibt Geist, aber es ist kein Geist. Es gibt Empfindung, aber es ist keine Empfindung. Es gibt Wahrnehmung, und es ist aber keine Wahrnehmung. Was ist das? Muss man selbst erleben. Man ist in Unwissen. Okay, machen wir eine Pause, 10 Minuten. Dann morgen hoffentlich lesen wir, jetzt bleibt nicht so, das ist immer, kommt immer dasselbe in anderen Variationen, dann machen wir das fertig morgen und dann kommen wir sozusagen, können wir die Sachen zusammenfassen. Also in diesem Text, so wie in vielen anderen Texten, Sie haben das beste Beispiel davon, wie der Buddha erklärt, Prozess von Befreiung, immer Erfahrung von immer feineren Objekt bis feinste von allen Objekten, das ist dann Befreiung. Befreiung ist das Feinste. Und man kommt, beste Weg zur Befreiung ist eben dieser Weg, dass man erfährt, konsequent immer feine und feine Objekte, bis es nicht mehr in der Welt feiner gibt. Dann geht man zu feinsten von den feinsten Objekten, indem man sieht sehr klar, dass sogar der feinste Objekt in der Welt ist noch mit Vergänglichkeit verbunden. Dann der Geist, so wie wenn man übt, der Geist springt in diese feinere Zustände von sich selbst manchmal. Das kann passieren, sehr gut passieren. Genauso, wenn der Geist dann, wenn er so übt, dass er diese Empfindungen immer feiner und feiner und feiner und feiner empfindet und mit Vergänglichkeit, dann springt er von sich selbst in Zustand von dieser Samapati. Sanya Vedaita Niroda Samapati. Und wir haben schon gesagt, der Sariputta, wenn er betteln geht, von jedem Haus, wo er Essen bekommt, er geht in diese Samapati ohne Gefühl und ohne Wahrnehmung hinein und nur dann nimmt er Dana von dem Geber. Wie kann er das machen? Muss man nachdenken. Der Geist muss sehr geschmiedig sein in allen Zuständen, so er kann eine Sekunde ändern, wie man will, von welcher Stufe von Samadhi zu welcher Stufe von Samadhi. Der Geist, wenn er nicht an nichts anhaftet und wenn er klar über Natur der Objekte ist, er hat unmögliche Möglichkeiten. Zu jedem Zustand er kann kommen. Er kann die angenehmen Objekte als unangenehm betrachten, unangenehme als angenehm, wie er will. Er kann sie arrangieren, weil er die Sachen ein nach dem anderen alles durchgesucht hat und sehr klar ist über ihre Eigenschaften. Dann er wird nicht verwirrt in allen Situationen. Das ist Sariputta. Aber in der nördlichen Tradition, diese unterscheidende Weisheit hat doch gewisse Begrenzungen. Deswegen kommt diese Philosophie von transzendentaler Weisheit. Und was sind Begrenzungen von diesen differenzierenden Geist? Keine Einheit entsteht und das keine. Es ist Gefahr von Dualität. Ja. Weil es diese Gefahr von Dualität gab, die Mönche dann haben nur an sich gedacht, wollten nur weg. Und so dann natürlich Bedürfnis für nicht dualistisches Denken, das ergänzt dieses Wissen. Nur durch Unterscheidung etwas fehlt. Man muss etwas zufügen. Und diese, was zugefügt wird, ist diese nicht-dualistische Einstellung. Nicht-dualistische Einstellung ist dann wieder mit Hingabe verbunden. Diese Einstellung nicht unbedingt mit Hingabe verbunden. Und die Menschen brauchen Hingabe, ist sehr wichtig. Nicht nur der unterscheidende Geist. Dann dieser nördliche Buddhismus natürlich ist verbunden mit Hingabebewegung. Die gab es. Karuna. Karuna. Bhakti. Na gut, wir haben jetzt Pause. Machen Sie sich gemütlich. Wer möchte zu dem Ort, wo sogar der gute Kaiser alleine gehen muss, bitte gehen Sie.